1:59 und 26 Sekunden, das war's für heute. Meine Lieben, in der Technik war Leo Scholten und morgen haben wir ein festes Thema, hab's gerade ja schon gesagt, das Thema heißt Ich bin rücksichtslos. Ich möchte mich mit bekennenden, rücksichtslosen Menschen unterhalten, die sagen, ich bin rücksichtslos aus den und den Gründen. Ich find's gut oder ich finde es irgendwie auch nicht so gut. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen dabei. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und im Einzelfall da. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, bis morgen. Bye, bye.